öffnetest mir deine geheime Bibliothek, um die Gottlosigkeit des Kinos anzuprangern. Seine Verbrechen verwurzelt in Dickens und Shelley, auch Wittgenstein hatten wir hier, sagtest du, ohne die Prophezeiung zu verstehen, denn er, wie ich, leuchtete, ohne erkannt zu werden. Und du lud'st mich ein, jeden Dienstag Vorträge zu halten. Wie glücklich war ich, deine Lektüren zu teilen. Du verglichst mich mit Borges, meinem Lehrer. Du applaudiertest mir, doch erkannt hast du mich nie. Nie. Der Dekan deiner hispanisch-portugiesischen Fakultät trank jeden Nachmittag Kaffee in seinem Büro und ich unterhielt mich mit deinen Weisen, korrigierte ihre Fehler. Abends tranken wir zwei Pints Bier. Zusammen mit deinen lebhaften ausländischen Studenten. Bis zu dem Abend, an dem ich wagte, deine Irrtümer zu benennen. Die Universität Salford stellte mich ein, um deinen Nachkommen Shakespeare zu lehren. Mein Erfolg weckte den Neid von Dozenten und Schülern, die in der Ablehnung fremder Exzellenz erzogen wurden. Dann las ich, dass dein Imperium daran zerbrach, weil es einen norwegischen Erfinder verschmähte, der das Schlachtschiff in Lincolns Heerscharen brachte. So sehr war dein Eifer, dass ich jenes Buch einem Jugendlichen empfahl und seine Mutter es zensierte, weil es zu tiefgründig sei. Hugo ist der einzige Akademiker, der an Gott glaubt und ihn verteidigt, sagte ihr ausländischer Ehemann. Zwei Monate später verachtete mich diese englische Dame wegen eines Schreibfehlers. Es war nicht KI, sondern K2, schrieb sie meiner Frau. Du lud'st mich ein, Vorträge zu halten und saßt in meiner Würde falschen Reichtum. Er reiste nach Irland, flüsterten sie in deinen Gängen und wissen, dass es um einen Penny ging. Eine Ersparnis, die ich nach dem 11. September nutzte. Am Ende degradierte man mich vom Professor zum Dozenten und zum Assistenten. Wenn du wenigstens eine britische und keine französische Frau hättest, war das Urteil, mit dem du deine Gleichgültigkeit rechtfertigtest.